Die Rasas wurden im indischen Mittelalter von Bharati Muni genauer beschrieben. Im Natya Sastra, einer der bedeutendsten theoretischen Abhandlungen über die Dramaturgie der indischen Künste. Zu den hierin 8 beschriebenen emotionalen Grundtypen kam später in der Zeit zwischen dem 6. und 10. Jahrhundert Shantam als 9. emotionaler Ausdruck hinzu. Sie hörten dazu unser erstes Beispiel mit dem Raga Vasanta. In Shantam, das bedeutet friedvoll, spiegeln sich die weiteren 8 Rasas wieder. Bis sich Shantam jedoch als die Rasa aller Rasas etablieren durfte, gab es über Jahrhunderte anhaltend kontrovers geführte Diskussionen unter den Kambodschas, den Musikliebhabern. Von dem shaivitischen Philosophen aus Kaschmir, Acharya Abhinavagupta, ist in seinen Kommentaren zum Natya Sastra von Bharati Muni im 10. Jahrhundert zu lesen, dass Bhakti, die Liebe Gottes, als Bestandteil von Shantam verstanden werden müsste. Die Auseinandersetzungen um die Bedeutung von Shantam hielten bis zum großen Thiagaraja Mitte des 19. Jahrhunderts an. Lord Thiagaraja, Lord Shiva in Tiruvarur, lebte von 1767 bis 1847. Er ist der herausragende Komponist der südindischen Klassik. In dem Dreigespann mit Sri Muthuswami Dixitar und Sayama Sastri. Dieses Trio ging in die Geschichte Indiens als die Dreifaltigkeit der kanadischen Musikkomposition ein. Thiagarajas Pionierleistungen für neue musikalische Konzepte, seine Kompositionen von Opern, Dramen, heute würden wir Musicals sagen, und von unzähligen Liedern, im Sanskrit als Kritis oder Kirtanas bezeichnet. Alle Werke Thiagarajas sind von spiritueller Dimension, ein Ausdruck seiner Gottesliebe, Bhakti. Dazu steht Rasa Rudra oder Raudra, Raudram in völligem Gegensatz. Dieses Stimmungsbild drückt Ärger, Groll und Wut aus. Der südindische Ragam Arapi in der aufsteigenden Form eine 5-Ton, absteigend eine 7-Ton-Skala, findet eine annähernde Form in dem nordindischen Raga Sayama. Dazu präsentiert uns Maharajapuram Vishwanatha Iyer einen Thiagaraji Kriti, Kalakale Alapana. Vishwavanatha Iyer lebte von 1869 bis 1970 und wurde von Mahavaidyanatha Iyer, einem direkten Schüler von Thiagaraja, ausgebildet. Im Anschluss folgt ein weiteres Beispiel zu Ragam Arabi und Rasa Rondra. Der Gesangsvirtuose Tanjore S. Kalcharanaman wurde 1933 geboren und stammt aus Tiruvengadu. Dieses Dorf im indischen Bundesstaat Tamil Nadu ist berühmt für seine herausragenden Musiktalente. Kalcharanamans Vater, Srinivasa Iyer, ist der Urenkel von Kumal Muthu Bhagavatam. Die folgende Aufnahme mit Tanjore S. Kalcharanaman stammt aus dem Jahre 1983. Ein Live-Mitschnitt von einem Konzert in Mailapur, ein Geschäftsviertel in Chennai, das mit einer Vielzahl von Kultureinrichtungen ein bedeutendes Zentrum für die südindische Musik darstellt. Tanjore S. Kalcharanaman wird für Ora Kshivacha begleitet von Vivi Subramaniam auf der Violine, das führende Instrument der südindischen Klassik, und Tanjore Upendran auf dem Ridangam, das Pendant zur nordindischen Klassik der Tabla. Thank you. Thank you. den Ragas der nordindischen Hindustani und den Ragams der südindischen Klassik Carnatic werden also neun Stimmungsbilder zugeordnet. Neben Shantam, dem friedvollen Ausdruck als der Rasa aller Rasas, gibt es die bereits gehörte Rudra-Rasa. Das ist der Ausdruck von Ärger, Groll, Wut und Hasya-Rasa für Komik, Humor, Freude und Lachen. Die weiteren Rasas sind Vira, das Heroische, Karunya, Kummer, Schmerz und Leid, Bayanaka, Furcht, Bipatsa, der Ekel, Adhuta, Erstaunen und Sringara für Erotik und Liebe. Die emotionalen Zustände sind im musikalischen Ausdruck nicht gänzlich scharf trennbar. Die Rasas stehen in einem fließenden Übergang und in Beziehung zueinander, wie es der Sanskrit-Begriff Rasa selbst deutet, Wasser oder Feuchte. Das eigentliche Ziel ist es, einen emotional ausgeglichenen Zustand herzustellen. Die Kategorisierung in neun Stimmungsbilder darf damit als eine Orientierungshilfe verstanden werden, mit der die Ragas und Ragams in ihrer emotionalen Wirkung auf die Stimmung eines Menschen, des Zuhörers, annähernd klassifiziert werden können. Im indischen Verständnis wird dabei weit mehr der Gesamtheit des Menschen Beachtung geschenkt als in der westlichen Musikkultur. Die anhaltende, permanent unveränderte Grundstimmung Sthayi Bhava steht unter dem Einfluss von emotionalen Rahmenbedingungen Vipavas, Anupavas und Sancharibhavas. Für die Musik wird der kausale Zusammenhang Vipavas zugrunde gelegt zwischen der Person Alambana und den Ursächlichkeiten für die Veränderung des emotionalen Zustandes, Utipana. Anupava stellt dabei die Einflussgröße dar, durch die die Emotionen zunehmen. Mit dem ursprünglichen Stimmungszustand überlagern sich ergänzende Gefühle, Sancharibhavas. Es sind derer genau acht, Sattvikabhavas, wie wir sie in den Navarasas wiederfinden. C. Ramanujacharya und Professor V. Raghavan, die Autoren von The Spiritual Heritage of Thiagaraja, veröffentlicht im Jahre 2001 in Chennai, haben diese Beziehungen von Grundstimmung, Einflussgrößen und ergänzenden Gefühlen in ihren Werken ausführlich beschrieben. Für den emotionalen Gehalt der indischen Ragas und Ragams sind auch die Tempi und Spielzeiten zu bestimmten Tages-, Nacht- oder Jahreszeiten von Bedeutung. Die bereits vorgestellten Hörbeispiele zu den Stimmungsbildern Rudra, Wut, Hasya, Komik werden in einem schnellen Tempo Drut und mittleren Tempo Matya und Rasa Shanta friedvoll in einer wechselnden Dynamik mit unterschiedlichen Lautstärken und wechselnder Rhythmik aufgeführt. Das nächste Hörbeispiel zu Rasa Bipatsa oder Behatsam, dem Ausdrucksbild für Ekel, wird wieder in einem langsamen Tempo Vilambit gespielt. Für Rasa Bipatsa nochmals der südindische Gesangsvirtuose Maharajapuram Vishwanatha Iyer mit einem Thiagaraja Kriti, Ilalo Paranattarthi in der Raga-Form Atana in dem langsamen Tempo Vilambit, um einer etwaigen Verwirrung entgegenzutreten. In der Literatur findet sich Atana auch als Repräsentant der Rasa Vera, dem Heroischen, dazu ein Hörbeispiel später, und der Rasa Rudra, die wir bereits mit dem Ragam Arabi für das Stimmungsbild von Ärger, Groll und Wut hören konnten.